Der gefesselte Prometheus von Aischylos, übersetzt von Heinrich Voss und Johann Heinrich Voss. Personen: Kraft und Gewalt, Hephaistos, Prometheus, Chor der Okeaninnen, Okeanos, Io, Hermes. Kraft: Der erdentlegnem Randbezirk sind wir genaht, zum Skythenstrich in ungebahnte Wilderung. Hephaistos, dir nun ziemt, gedenk des Befehls zu sein, den dir der Vater anbefahl, ihn hier am Hang der Felsenhöhn, den Frevler, straf zu festigen. In harter Demantfesseln, unlösbar geflecht. Denn deine Blume, kunstberühmten Feuerglanz, hat raubend Menschen er verliehn, und solche Schuld muß er den Göttern büßen, nun in vollem Maß, auf daß er lerne, sich in Zeus' Oberherrschertum zu fügen und von Menschen vorlieb abzustehen. Hephaistos, Kraft und Gewalt, ihr beide habt nun Zeus' Gebot vollbracht zum Endziel, und euch liegt nichts mehr bevor. Doch mir gebricht Mut, einen nahverwandten Gott fest hier zu zwängen an das umstürmte Felsgezack. Not aber treibt mich solcher Tat mutvoll zu nahen. Achtlos ja sein des Vaters Worten bringt Gefahr. O du, der weisen Themis hochgesinnter Sohn, mit fester Schmiedung soll ich dich unwilligen, unwillig heften hier an menschenleer Geklipp, wo weder Laut du noch Gestalt von Sterblichen wirst schauen und vom glühen Sonnenstrahl gesenkt der Farbe Blum entfärben. Sehr willkommen dir, wenn dann die bunt umflorte Nacht einhüllt das Licht, dann frühen Reif wegschmelzt der Sonne Wiederkehr. Stets drückt des Daseins aufgehalste Last von weh dich wund, denn dein Ab oder ward noch nicht erzeugt. Solch einen Lohn da trug die Menschenliebe dir. Denn du ein Gott, vom Götterzorne nicht geschreckt, den Menschen botst du Ehrenschenkung überfug, weshalb den unlustsamen Fels du hüten musst, grad aufgestellt, schlaflos, ungebeugt das Knie. Viel wirst du jammern und mit Angstgeschrei umsonst wehklagen, denn Zeus hegt unablehbaren Sinn. Und streng ist jeder, welcher neu handhabt die Macht. Kraft. Wohlan, was säumst du und verlierst Mitleid an den? Warum den Gott, der Götter Urfeind, nicht gehasst, der solchem Erdvolk ja verriet, dein Ehrenlos? Hephaistos, die Anverwandtschaft wirkt zu sehr und Traulichkeit. Kraft, schon recht, doch unfolgsam dem Wort des Vaters sein, wie kannst du das? Nicht dieses scheuest du noch mehr? Hephaistos, stets bist du doch hartherzig und voll Rauhigkeit. Kraft, nichts frommt ja ihm gramhaftes Mitleid, du demnach, was nicht Gewinn darbietet, trachte nicht umsonst. Hephaistos, um ihr zum Abscheu herbe Handvermögenheit. Kraft, was schmähst du die, der Leiden, sei's kurzhin gesagt, die jetzt bevorstehen, trägt durchaus nicht Schuld die Kunst. Hephaistos, gleichwohl ein anderer wünscht ich, hätte sie zum Los. Kraft. Es ward den Göttern alles, nur nicht Obgewalt, denn unbeschränkt darf keiner herrschen außer Zeus. Hephaistos, ich weiß es, und dem einzuwenden hab ich nichts. Kraft. Und doch nicht eilst du, Fesseln umzuschlingen dem? Ja, nicht in Saumsaal schaue dich der Vater Zeus. Hephaistos, zur Hand gelegt, hier schauest du Hemmketten schon. Kraft. Gefasst ihn und um beide Hände aus voller Kraft sie angehämmert, festgekeilt, ihn ans Geklipp. Hephaistos, vollbracht ist nun und nicht vergeblich dieses Werk. Kraft. Schlag an noch stärker, zwänge, nicht lass irgend nach, der weiß aus rettungslosem Selbst Ausweg zu spähen. Hephaistos, fest ist der Arm verhaftet, schwerlich löst man ihn. Kraft, auch jenen nun umgürt ihm unverrückt, auf das er lern an Schlauheit sei vor Zeus, er blödes Sinns. Hephaistos, wohl keiner als der soll mit Grund dies tadeln mir. Kraft, nun nimm des Demantkeiles schonungslos Gebiss und die Brust ihm flöcke tief hinein, stark angestrengt. Hephaistos, weh, weh, Prometheus, deinen Schmerz bejammer ich. Kraft, was säumst du wieder, und um Zeus Erzfeinde rufst du weh, dass nur nicht selber dich du einst beklagst. Hephaistos, du siehst ein Schauspiel, deinem Blick schwer anzuschauen. Kraft, ich seh ihn finden seiner Tat verdienten Lohn auf, um die Seiten Achselschienen ihm gelegt. Hephaistos, dies tun ist Not mir, weiter nicht gebeut so sehr. Kraft, ja, wohl gebieten will ich und laut schein dazu, steig itzt herab, die Bein auch eingeringt mit Macht. Hephaistos, schon abgetan ist solches mit nicht langer Müh. Kraft, aus Leibeskraft nun schlage fest der Bande Stift, denn der die Arbeit prüfend schaut, er waltet schwer. Hephaistos, gleich deinem Ansehen ist der Zung unhold getön. Kraft, sei du ein Weichling, aber mein selbständig Herz und des Zornes Rauheit darfst du nicht vorwerfen mir. Hephaistos, nun gehen wir, da ihm jedes Glied umspannt das Netz. Kraft, hier übe Trotz nun und der Götter Ehrenschmuck entwend und bring ihn Taggeschlechten. Was vermag der Erde Volk dir abzuschöpfen solcher Qual? Sehr falsch, Prometheus, nennen dich den Vorbedacht die Götter, denn du selber darfst des Vorbedachts, wie du aus solchem Drange dich loswinden kannst. Prometheus, o heil'ger Äther, und ihr Wind in raschem Flug, der Ströme born ihr, und, o Meereswallungen, endlos umlacht von Schimmer, Erd, Allmutter, du, dich auch, der Sonn allsehend Auge, ruf ich an, blickt her, was alles ich von Göttern duld ein Gott. O schauet, von welch unwürdiger Qual bis zum Marke gequält, myriadische Zeit fortringen ich soll. Also nun ersann mir der seligen neu ob waltender Fürst, schmähliche Fesselung. Weh, weh, der da ist und ihn, der da kommt, wehklag ich den Schmerz. Wann wird der Mühsal Endziel zu erschauen mir gestattet? Und doch, was sag ich, alles liegt vor meinem Geist enthüllt, was sein wird, nimmer mag mir unverhofft ein Leid herannahen, doch das vorbestimmte Los, das trage man leichtherzig, wohl einsehend, dass der Zwang des Schicksals ist unanringbarer Macht. Doch weder schweigen, weder nicht ihm schweigen, dem Verhängnis kann ich, denn da Heil den Sterblichen ich brachte, drängt mich Armen solch ein Jammerjoch. Im Mark des Ferold-Stabes hascht ich weg des Feuers beschlichenen Urquell, der ein Lehrer jeglicher Kunstübung kam den Menschen und hilfreicher Rat. Das sind die Frevel, deren Schuld ich büßen muß, an freier Luft in Banden ringsum angepflöckt. Ach, ach, o weh, o weh! Was scholl dort, was weht dort für Duft her, ohn Anblick, obwohl von Göttern, ob von Sterblichen, ob gemischt, nahete wer zu dem äußersten Felsen sich, um meine Drangsal oder was doch anzuschauen. O seht in Banden mich, den unglücksvollen Gott, mich des Zeus Erzfeind, der den ewigen Ich zur Verabscheuung ward allen, so viel in des Zeus Vorhof eingehen voll Stolz, weil lieb ich zu sehr an den Menschen geübt. Ha, wieder, was naht für Bewegung dem Ohr, wie Gevögel zu Raub, und der Äther ertönt von der Fittige leicht fort säuselndem Schwung. Mir alles ein Grauen, was heranfährt. Chor von Okeaninen, erste Strophe. Nicht fasse Grauen dich, denn in Lieb hat diese Schar hier mit der Flügel raschem Wettschwung sich genaht diesem Gestein, da kaum ich des Vaters Herz flehend gewann. Schnellender Lüfte Geleit enttrug mich. Denn Schlag und Nachhall von dem Stahl durchdrang die Klüft uns und schreckte die ernst blickende Scham hinweg mir, und ich eilt ungeschut in dem Flügelwagen. Prometheus, weh, weh, weh, weh, o Thetys Geschlecht, aus fruchtbarem Schoß von dem Vater erzeugt, der den Erdkreis rings umrollet mit nie einschlummernder Flut, dem Okeanos Strom, schaut her, blickt an, von wie mächtigem Band umschlungen all hier an des Felsabhangs vor starrendem Haupt und beneidete Hut ich bestehen muß. Chor, erste Gegenstrophe. Ich seh's, Prometheus, und vor Schreck hat dicht gedrängt mir um das Aug ein Tränennebel sich gestürzt, deine Gestalt zu schauen so, wie hoch am Fels dort der Leib hier in der zwängenden Qual des Demanns, denn neuer Weltsteuerer Macht verehrt Olympos, mit neuem Gesetz herrscht unbeschränkt Kronion, und einst so Gewaltiges, jetzt vertilgt er's. Prometheus, hätt unter die Erd und des Aides Reich, der die Toten behaust, er zum Tartaros doch tief ab mich gestürzt, unlösbare Band anfügend im Zorn, dass weder ein Gott noch ein Sterblicher je frohlockte darob. Nun schweb ich der Luft ein Gespiel, o Schmerz, und den Feinden Erfreuliches duld ich. Chor, zweite Strophe. Wer ist ein so hartherziger der Götter, dessen sich zu erfreuen? Wer fühlt ihn bitter nicht den Schmerz mit dir, außer Zeus, der stets eifervoll, gehorchend unbeugsamem Sinn, Uranos göttlichen Stamm bändigt und nicht ablässt, bis zuvor er gestillt den Mut oder mit List ihm die schwer zu erringende Macht geraubt wird. Prometheus, traun meiner einmal, denn jetzo der Zwang gliedmachternder Band unwürdig entehrt. Mein hat er Bedarf, der unsterblichen Fürst, zu eröffnen den neu nachstellenden Rat, der Zepter und er ihm droht zu entziehn. Zwar nicht durch bezaubernden Honiggesang der Beredsamkeit rührt er das Herz mir, und nie vor dem starren Bedreuen angstvoll werd ich anzeigen die Kund, eh mir er gelöst die entsetzlichen Band und zu vollem Ersatz so kränkender Schmach sich bequemt hat. Chor, zweite Gegenstrophe. Du bist zu trotzig und dem Drang des Haben Unheils weichest du nicht. Ja, mehr denn frei ertönt dein Mund. Mir bohrt tief ins Herz hinein bange Furcht. Ich beb ob deinem Missgeschick. Wann aus den Fluten des Wehs darfst du schauen anlanden das Ziel? Unerreichbar stets heget den Sinn und ein ganz unerbittliches Herz, Kronion. Prometheus, wohl weiß ich, wie rau und nach Selbstwillkür auslegend das Recht Zeus herrscht. Dennoch, sanftmütig einmal wird er, wann das ihm gebrochen den Trotz. Dann, senkend den unnachgiebigen Zorn, wird mir zum Verein und Freundschaftsbund er eilend dem Eilenden annahen. Chorführerin, eröffne nun den ganzen Hergang uns genau. Auf was für Übertretung hat dich Zeus ertappt, dass er so schmachvoll und so herb dich peiniget? Belehre des uns, wenn dir nicht misshagt das Wort. Prometheus, schmerzhaft fürwahr ist auszusprechen solches mir, doch schmerzt auch Schweigen, überall ist Widriges. Sobald den Weltdämonen erst anhub der Zorn und schon die Zwietracht beiderseits aufloderte, hier strebte man für Kronos Niedersturz vom Thron, das Zeus hinfort obwalte. Hier ward gegen angeeifert, dass Zeus nie das Haupt der Götter sei. Jetzt leiten wollt ich gern zum Wohl die trotzigen Titanen, Gäas Kinder und des Uranos. Doch nicht vermocht ich's, nein, den sanft wirksamen Rat unwürdig achtend, wählten sie der Kraft Entschluss und hofften mühlos obzuherrschen durch Gewalt. Doch hatte mehrmals Themis mir die Zeugerin und Gäa vieler Namen reich an Wesen eins, wie's künftig wird ausgehen, vorgekündiget. Niemals durch Stärke noch Gewaltsamkeit des Arms, durch List nur sei die Obermacht zu bändigen. da solches ich in klarer Rede vorgestellt, nicht würdig schätzten's jene, hinzuschauen einmal. Das Beste nun von allem frei Vorliegendem schien mir zu sein, der Mutter Themis zugesellt, mit Zeus dem Willigen willig als Gehülf zu stehn. Und seht, nach meinem Rate schleust des Tartaros tiefdunkler Schlund den urbetagten Kronos ein, zusamt den Kampfgenossen. Also ward von mir der Götterfürst mit großer Wohltat überhäuft, und so mit schnöder Übeltat vergalt er mir, anhaftend wahrlich wie von Natur dem Herrschertum ist diese Krankheit, selbst den Freunden nicht zu trauen. Doch was ihr ausforscht, welcher Ursach halb er mir die Qualen zufügt, solches werd euch jetzt erklärt. Sobald er dort sich auf des Vaters alten Thron gesetzet, stracks den Mitdämonen, teilt er aus Ehrämter, andern andre, und beschied umher die Macht. Allein der jammervollen Sterblichen gedacht er gar nicht, nein, von Grund aus ihr Geschlecht vertilgen wollt er und ein neues auferziehen, und solchem trat niemand entgegen außer mir. Ich aber wagt es, und ich entriss der Erde Volk, das nicht zerschmettert hin zum Hades Schlund es fuhr. Seht da, warum ein solches Machterjoch mich beugt, zu dulden schmerzhaft und erbarmungswert zu schauen. Den Menschen Mitleid bot ich, und des werd ich selbst nicht wert geachtet, sondern unbarmherziglich so aufgestellt hier, eine Schau ruhmlos für Zeus. Chorführerin. Ja, eisenherzig und aus Fels ist der gebaut, wer nicht Prometheus deiner Qual Mühseligkeit mitfühlt. O hätt ich nimmer doch ihn angesehen, den Jammer, nun ich ihn gesehen, bricht mir das Herz. Prometheus. Jawohl, den Freunden jammervoll zu schauen, bin ich. Chorführerin. Noch weiter etwa gingst du über das hinaus? Prometheus. Die Menschen hemmt ich, vorauszuschauen ihr Geschick. Chorführerin. Und welch ein Mittel fandest du für solche Sucht? Prometheus. Zu Hausgenossen gab ich blinde Hoffnungen. Chorführerin. Sehr großen Vorteil schenktest du den Menschen so. Prometheus. Dazu noch hab ich Feuer ihnen dargereicht. Chorführerin. Wie? Glanz des Feuers hat das Taggeschlecht nunmehr? Prometheus. Wodurch es mannigfache Kunst erlernen wird. Chorführerin. Das also sind die Frevel, derenthalb dich Zeus schmachvoll so machtert und der Not niemals entlöst, und ist des Leidens nicht ein Ziel, dir abzusehen? Prometheus. Kein anderes, keines, als wenn ihm's einmal gefällt. Chorführerin. Gefällt? Wie je das? Welche Hoffnung? Siehst du nicht, du fehltest, wie du fehltest? Dies zu sagen, ist mir keine Lust, dir Kummer. Dies denn lassen wir jetzt ruhen, der Mühsal Lösung nur erspähe du. Prometheus, Leicht, wenn dem Unglück außerhalb man hat den Fuß, mag einer warnen und ermahnen den, der hart ausduldet. Mir war alles dies sattsam bekannt, mit Fleiß ja fehlt ich, nimmer leugn ich das. Den Menschen helfend fand ich selbst Mühseligkeit, doch nicht von Martern solcher Art gepeiniget, dahin zu dorren, wähnt ich hier auf Felsenhöhn, verbannt an dies einsame, nachbarlose Horn. Doch nicht beklagt mein gegenwärtig Weh an noch, nein, wollt herab nun steigend mein zukünftig Los anhören, dass ihr alles bis zum End erlernt. Willfahret mir, willfahret, seid Mithelfende dem Mühbeladnen, so in steter Wanderung bald diesen und bald jenen sucht das Elend heim. Chor. Nicht gegen Begehr uns tönetest du dies, o Prometheus, mit Behendigkeit nun mich entschwingend dem leicht herschwebenden Sitz und der heiligen Luft, die der Adler erschwebt, tret hier ich hinab auf den zackigen Grund, dein Jammer geschick voll aus zu vernehmen, begehr ich. Okeanos. Ankomm ich von fern zu des Wegs Endziel, durch Weiten genaht dir, o Prometheus, da in eilendem Flug dies Vogel gewillt, ich ohne Gebiss durch Willen gelenkt. Dein Schicksal traun, mir erregt's Mitleid. Ich meine ja wohl, die Verwandtschaft schon ringt solches mir ab, und beiseit das Geschlecht ist keiner, dem mehr Anteil ich der Gunst einräumt als dir. Das sollst du ersehn wahrhaft, nicht falsch willfährige Red ist in mir. O wohlauf, zeig an, wo es Not, dir Helfer zu sein. Nie sagst du, dass mehr denn Okeanos, wo standhaft dir ein anderer Freund war. Prometheus, ha, welch Begegnis! Du auch kommst nun meinem Leid ein Augenzeug her? Wie vermochtest du, den Quell des gleichbenahmten Stromes und der Felsgewölb Ursitz verlassend, in des Eisens Mutterland daher zu wandern? Etwa mein Geschick zu sehen, bist du genaht und mit zu zürnen solcher Qual? Blick an ein Schauspiel, diesen hier, den Freund des Zeus, der jenem mitgegründet, sein Obherrschertum, durch was für Unglückslasten er mich niederjocht. Okeanos, ich seh's, Prometheus, und dich treu ermahnen nun zum Besten will ich, bist du schon auch viel gewandt, erkenne selbst dich, und zur Ordnung füge dich zur neuen, denn ein neuer herrscht im Götterkreis. Wenn du so rauen und so scharf gespitzten Trotz aufschleuderst, leicht wohl säß er auch weit höher noch, vernähme Zeus dich und des jetzt auflastenden Unglückes Herbheit schiene dann nur Kinderspiel. Wohlan, o Dulder, lass die Heftigkeit des Zorns und suche solches Wehgeschicks Entledigung. Altvätrisch etwa erschein ich dir zu reden so, jedoch fürwahr, der Zunge, die zu hoch Getön austobt, Prometheus, fällt ein solcher Lohn zuteil. Du bist noch nicht biegsam und weichst dem Übel nicht. Zu dem, was da ist, Willst du mehr aufladen dir? Nein, wenn du folgsam meinen Rat anwenden magst, zum Stachel schlage nicht den Fuß, einsehend, dass ein strenger Großherr übet unumschränkt die Macht. Jetzt aber will ich selber gehen hin zum Versuch, ob ich dir Lösung schaffen kann aus solcher Qual. Du halt dich ruhig, zähme dein unbändig Wort, nicht kannst du einsehen, sonst so überweise, dass der schnöden Zunge steht bevor ein schnöder Lohn. Prometheus, dich preis ich glücklich, dass du außer Schuld erscheinst, Teilnehmer mir in allem und mitwagender. Doch jetzo lass nur, unbekümmert lass es gehen, denn den bewegst du nimmer, er steht unbewegt. Hab Acht nur, dass nicht schädlich sei dir selbst der Gang. Okeanos, weit bessern Rat Nachbarn zu geben, weißt du als dir selber, Tat nun, nicht Vermutung, zeigt mir das, doch mir, der fortstrebt, hemmst du nimmermehr den Gang. Denn fest, ja fest vertrau ich, dass mir Zeus die Gunst bewilligt und dir Lösung schafft aus solcher Qual. Prometheus, des tönt mein Lob dir, nirgend auch verstummt es ja, denn nie im Freundeseifer wirst du lau, jedoch sei unbemüht, denn eitel, ganz fruchtlos für mich wird dein Bemühen sein, wenn du ja dich mühen willst. Drum halt dich ruhig und dem Handel bleib entfernt. Wie hart auch mein Begegnis sei, nicht dessenthalb möcht ich, dass vielen solch ein Leid begegnete. Okeanos, nicht so, dieweil mich auch des Bruders Missgeschick tief kränkt, des Atlas, welcher am hesperischen Bezirk gestellt, des Himmels Grundsäul und der Erd aufstützt den Schultern eine nicht handsame Last, den Erdensohn auch aus kilikischem Fels geklüft, ersah ich voll Mitleids, ein streitbar Ungeheuer, den Hunderthäuptler, den mit Kraft gebändigten, sturmraschen Typhon, der den Göttern allzumal stand trotzend, mit grauenvoller Schlünde Machtgezisch und aus den Augen Schreckenglut herleuchtete, wie auszurotten Zeus Gewaltherrschaft mit Macht. Allein ihn traf Kronions immer wachgeschoss, der abgeschwungene Wetterstrahl mit Flammenhauch, der Jacht des Hochmuts reden ihm ausschmetterte dem Prahler. Denn vom Streiche grad in die Brust geschnellt, ward unter Glutdampf ausgedonnert ihm die Kraft, und nun ein ganz unnützer, weitgedehnter Leib liegt er zunächst dem eingeengten Wogensund tief unter Ätnas Wurzelung hinabgezwängt. Und hoch im Berghaupt sitzend schlägt glutrotes Erz Hephaistos. Dorther brechen einst wildprasselnde Glutströme vor, abnagend mit grimmvollem Zahn Sikelias fruchtreich gestreckte Segensaun. So heftig strudelt Typhos dann empor den Groll, mit entflammtem Auswurf ungezähmtes Feuersturms, wiewohl vom Donnerkeile Zeus kohlschwarz gebrannt. Prometheus. Nicht ohn Erfahrung bist du, auch nicht meines Rats bedarfst du. Selber rette dich, wie du vermagst. Ich aber will mein jetzig Weh ausschöpfen ganz, bis etwa Zeus hochsinnig abstehen wird vom Groll. Okeanos, hast du, Prometheus, nimmer wahrgenommen, dass des kranken Zornmuts Ärzte sind Zuredungen? Prometheus, wenn man im rechten Augenblick erweicht das Herz nicht, weil der Mut anschwillt, ihn niederpresst mit Zwang. Okeanos, doch wenn aus Fürsorg einer wagt zu handeln, was für Schaden darin siehst du denn? Belehre mich. Prometheus, verlorne Mühe und leichtes Sinns Gutmütigkeit. Okeanos, o lass mich doch an dieser Krankheit kranken, denn oft fromm's, dass man wohl denkend nicht zu denken scheint. Prometheus, mir selber wird dann zugerechnet solch Vergehen. Okeanos, bestimmt zur Heimat sendet mich dein Wort zurück. Prometheus, dass nicht die Wehklag um mein Leid dich stürzt in Hass. Okeanos, bei ihm, dem Neuling, der der Allmacht Thron erstieg? Prometheus, gib Acht, dass dem nicht schwerer Unmut fall aufs Herz. Okeanos, dein Los, Prometheus, soll mir Weisheitslehrer sein. Prometheus, geh, heb hinweg dich, bleib wie jetzo wohlgesinnt. Okeanos, mich, der bereits fortstrebet, mahnt dein lauter Ruf, den ebnen Ätherpfad, ja streift mit Flügelschwung der viergeschenkelte Vogel, und sehr freudig wohl im Stall der Heimat beuget er sein lasses Knie. Chor, erste Strophe. Ich seufz um dein trauriges Wehgeschick, Prometheus, und ein Quell träufelnder Tränen aus dem zarten Auge netzt mir mit ergossener Flut die Wangen, denn das Grauen hier, das hat Zeus nach Gesetz der Kür gekräftigt, der in Übermut den Göttern früherer Zeit vorstreckt den Kriegsspeer. Erste Gegenstrophe. Es hallet rings schon das Gefild in Jammerausruf um den hochherrlichen, altstrahlenden Ruf erseufzend deiner und der blutsverwandten Hoheit. Und die Asier zur Hausung in der hehren Flur gesiedelt, sie gesamt, ob deines haben Jammergeschicks, wehklagen gramvoll. Zweite Strophe. Auch die Kolchis Flur bewohnen, Mädchen schwärmen, schlachten furchtlos, und der Skythenschwarm, so viel da hart am äußersten Erdrand, Mäotis Gesümpf umhausen. Zweite Gegenstrophe. Auch Arabias Heldenblüte und was steil getürmte Burghöhn nah am Kaukasus bewohnet, Kriegervolk mit geschärften Erzdardeen zum Kampfe tosend. Schlussstrophe. Zuvor nur einen noch, so mühevoll gezwängt, in unrastendes Band hab ich den Titan leiden gesehen, den Gott Atlas, der stets unermessene Hochgewalt bezwingend und den ätherischen Pol durch Schulterkraft emporstöhnt. Es rauscht des aufgeregten Meers Wogenschlag, die Tiefe erseufzt, dumpf hallt des Hades düsterer Erdenschlund und der heilig flutenden Ströme Geräusch beseufzt dein kläglich elend. Prometheus, nicht wähnt, daß Zierlust oder Selbstgefühl mich nun heißt schweigen. Nein, nachsinnend nag ich wund mein Herz, schau ich mich selber also tief entwürdiget, gleichwohl den Göttern neues Schlags, wer sonst denn ich hat jenen Ehr und Würde ringsum ausgeteilt? Doch dessen schweig ich, denn ich würd euch kundigen es sagen. Was an Menschen aber ich verbrach, vernehmet, wie ich jene blödes Sinns zuvor zu klugen umschuf und Verstandes mächtigen. Ich sag es nicht zum Tadel für die Menschen, nein, nur um die Wohltat meiner Gabe darzutun, als welche vormals sehend zwar nur sahen umsonst und hörend nichts vernahmen, sondern ganz des Traums wahnhaften Bildern ähnlich, lange Zeit hindurch blindlings vermengten alles, auch aus Ziegeln nicht gebäut im Taglicht kannten sie noch Zimmerung. Sie wohnten eingegraben, gleich den wimmelnden Ameisen, tief in Höhlenwindungen unbesonnt. Auch kein Gemach war jenen, nicht das Winterzeit, noch blütenreichen Frühling, noch fruchtspendenden Spatsommer Abmaß. Alles ohne Kund und Sinn vollbrachten sie, bis ihnen nun aufgang ich selbst der Sterne nachwies und verworrnen Untergang. Hierauf der Zahlenkund erhabne Wissenschaft erfand ich ihnen und der Schrift Anreihungen und all Erinnerung jeder Mus Aufregerin. Zuerst auch spannt ich ungeheure Tier ins Joch, dienstbar dem Zugseil und der Rückenlast, damit den Menschen sie ablösten von Mühseligkeit. Zum raschen Wagen führt ich dann des Zaumes Freund, den Gaul, ein Schaubild über reicher Üppigkeit. Ja, auch das leinbeschwingte, meerdurchwallende Geschirr des Seglers, keiner fand es außer mir. So große Kunsterfindung bracht ich Sterblichen, ich Armer, und selbst weiß ich keinen Rat, der nun mich dieser aufgehäuften Not erledige. Chorführerin, unwürdig weh trägst du, verleitet durch des Sinns Irrtum, und gleich dem schlechten Arzte, der erkrankt, so zagst du mutlos und vermagst nicht auszuspähen dir selber, was für Arznei dich heilen kann. Prometheus, ja, höre weiter, dann erstaunest du noch mehr, wie viel Erfindung, welche Weg ich ausersann. Voran das Größte, wann in Krankheit einer fiel, nicht war ein Rettungsmittel, kein Essbares, kein Sinsalbe, kein Trinkbares. Ratlos mussten sie und ungelabt hindorren, bis den Armen ich anwies die Mischung segensvoller Arzneien, die alle Krankheit lindern und bewältigen. Die mannigfache Seherkund auch ordnet ich und schied zuerst aus, welche Traumphantom allein Gesichte wären. Laute dann von dunklem Sinn erklärt ich ihnen und des Wegs Begegnungen. Auch krumm geklauter Vögel, Wolkenflug genau bestimmt ich, welche rechts dahin nun treibt Natur und welche links hin. Auch den Lebensunterhalt jedweder Gattung und wie durcheinander sie Feindschaft und Freundschaft üben und Geselligkeit. Des Eingeweides Glätte dann und welcher Farb Auszeichnung sei den Himmelsgöttern angenehm. der Gall und Leber blutgesprengte Wohlgestalt, Gelenke dann in Fett gewickelt und ein lang Kreuzbein entflammend, schuf zur schwer erlernten Kunst ich Bahn den Menschen. Auch der Glutvorkündungen hub ich aus alter Dunkelheit zum Augenschein. Also demnach ward dieses, dann im Erdenschoß den Menschen tief verborgene Nutzgewährungen als Erz und Eisen, Silber auch und Gold. O wer mag sagen, früher hab er das entdeckt, denn ich, niemand, das weiß ich, wenn er nicht faul schwatzen will. In kurzem Ausspruch alles eng umfasst, vernimm, alle Künst hat von Prometheus her der Mensch. Chorführerin, nicht jetzt befördere Menschen wohl zur Ungebühr, sorglos um eignes Missverhängnis, denn ich bin der festen Hoffnung, du aus jener Haft einmal erlöset, wirst nicht minder lebensfroh denn Zeus. Prometheus, nicht dieses so hat schon der Myra Endbeschluss verfügt zu Vollkraft. Nein, von tausendfachem Schmerz und Weh gebeugt erst werd ich dieser Haft entfliehen, denn Kunst vor Notzwang muß erliegen, weit zu schwach. Chorführerin, wer ist dem Notzwang denn bestellt zur Steuerung? Prometheus, die Möhrendrilling und die Strafirinien. Chorführerin, vor jenen soll Zeus sinken als ein Schwächerer? Prometheus, nie möcht er seinem vorbestimmten Los entfliehen. Chorführerin, was war denn Zeus Bestimmung, als obwalten stets? Prometheus, das möchtest nie du hören, nicht beharr im Flehn. Chorführerin, trauen, wohl ein hehr Geheimnis hältst du so verdeckt. Prometheus, auf andere Rede denkt mir, dies ist keineswegs reif zur Verkündung, sondern einzuhüllen fromms so tief wie möglich, denn bewahr ich dies geheim der schnöden Haft dann und des Elends werd ich los. Chor, erste Strophe. Nimmer, da alles erlenkt, lege Zeus anringenden Trotz in den Geist mir. Nimmer mög unrasch zu den ewigen Ich dorthin mit geweihetem Stieropfer gehen. An Vater Okeanos stets unhemmbar geström. Nimmer auch frevle mein Wort, fest in mir soll das bestehen und nimmer ausgetilgt sein. Erste Gegenstrophe. Selig, wer immer getrost dehnen darf sein Leben in Hoffnungen, so wie mir das Herz aufschwillt von erheiternder Lust. Doch schauerlich mir zu ersehen, welcher Mühen Unzahl dich zerquält bis zum Mark. Nie ja erbangend vor Zeus hebst nach Willkür du zu sehr das Staubgeschlecht Prometheus. O, wie fehlt es an Gunst für die Gunst! O Geliebter, wo ein Beistand in dem Tagesgeschlecht, wer hilft dir? Nicht ersahst du, wie zu nichtigem Tun der Ohnmacht, Traumgebilden gleich, der Männer unerhelltes Geschlecht sich bestrebt in Verwickelung, nie der harmonischen Fügung des Zeus voreilen mag des Menschen Ratschluss. Zweite Gegenstrophe. Das erkannt ich an dir, da ich sah, wie dich quält dein Weh. Prometheus. O verschieden so ganz umschwebt das Lied mich jetzo von dem Liede, das einst am Bad ich, einst am Hochzeitbett dir tönte zu der festlichen Ehe, da die Schwester Hesione uns durch bräutliche Gaben entlockt, du heimgeführt als Bettgenossin.